50 languages. 30. 30. Im Restaurant 2. Im Restaurant 2. Einen Apfelsaft bitte. Einen Apfelsaft bitte. Eine Limonade bitte. Eine Limonade bitte. Einen Tomatensaft bitte. Einen Tomatensaft bitte. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Magst du Fisch? Magst du Fisch? Magst du Rindfleisch? Magst du Rindfleisch? Magst du Schweinefleisch? Magst du Schweinefleisch? Ich möchte etwas ohne Fleisch. Ich möchte etwas ohne Fleisch. Ich möchte eine Gemüseplatte. Ich möchte eine Gemüseplatte. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Möchten Sie das mit Reis? Möchten Sie das mit Reis? Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht. Das Essen ist kalt. Das Essen ist kalt. Das habe ich nicht bestellt. Das habe ich nicht bestellt.